Das Recht, deine Meinung zu sagen. Für die da oben bist du unbequem, doch gib's dir an den Kragen. Du belohnst dir die Wahl verbogen, das Recht so um mich gemacht. Hörst du den Teufel in schwarzer Robe, wie er in den Schlag. Doch wo sind in Deutschland die Rechte für uns geblieben? Vor Gericht erzählt nur Einfluss, Macht und Geld. Die wahre Werte zählen nicht, ihre Früchte sind verwelkt. Das Recht so um mich gemacht. Hörst du den Teufel in schwarzer Robe, wie er in den Schlag. Ha ha ha ha!